ihn treibt ein edler Trieb zu dem, was Ehre heißt und wessen Lobe gier'ger Geist sehnt sich mit dem zu prangen, was man durch Kunst, Verstand und Tugend am Erlangen. Wir treten meine Bahn, beherrt mit stets verneuten Kräften an. Was jetzt die junge Hand, ihr muntre Fuß erwirbt, macht, was das alte Haupt in keiner Schmach und bangen Not verdirbt. Ihr Jugend angewandte Säfte erhalten denn des Alters matte Kräfte und die ihrer besten Zeit, wie es den Faulen scheint, in nichts als laute Mühe und stete Arbeit schweben, die können nach erlangtem Ziel an Ehren satt in stolzer Ruhe leben. Denn sie erfahren in der Tat, dass der die Ruhe recht kennt.